Musik, mein Ding, schreib es tief in die Nacht. Man 7 Tage die Woche ergibt die liegende 8. Bombenstimmung, Feuer, ja, wir sprechen Klartext und räumen hier mal auf. Weil ich was zu sagen habe, schreib ich was in Hand und rede. Will mich unterscheiden, ich hab wohl niemals meinen Bock verliert. Lass mich nicht verbiegen, ich mein Rapper, das ist sehr geschafft. Zeige, was im Kopf gedeiht.